Yesterday we had a youth rally here. Jam was here. Gestern hatten wir eine Jugendveranstaltung hier. Jam war da. The theme was Matrix. Und das Thema war Matrix. And yeah, it was just wall-to-wall kids. Die jungen Leute waren einfach hier und haben den Raum gefüllt. I was one of the older people here. Ich glaube, ich war einer der Älteren. And I had my Jam shirt on, everything. Ich hatte mein Jam-Shirt aber schon dabei. The amazing thing was nobody realized that I was actually older. Niemand hat das gemerkt, dass das zu den Älteren gehörte. Yeah, I mean, the kids were saying, like, who's your dad? Who's your mom? Like, wo ist dein Papa? Was denn mit dir, was? Which youth group do you go to? In welche Jugendgruppe gehst du denn? I said, CEG. Not CEG, ist die Jugendgruppe. So Bartosz is going to come up and just give you a quick summary of the evening. And yeah. Der Bartosz wird irgendwie ein bisschen den Abend zusammenfassen. Ja, zu Beginn. At the beginning. Kannst du diese grüne Beleuchtung finden von gestern? Ich will das noch kurz zeigen. You find anything about this green... Das müsst ihr jetzt einfach sehen. Das war einfach unglaublich gestern. Hast du das? Ja, können wir den anderen noch abschalten? Ja, schaut euch das an. Das hat die Jugend selber gemacht. Ich hab nichts damit zu tun. Ja? Ist toll, gell? Die Jugend ist so kreativ. The youth, they're so creative and they cut out every one of these numbers. Wir sind so stolz auf die. Wirklich. We're so proud of them. Ja, was... Ja, kann man hier Licht haben? Danke, mich. Wer kennt den Film Matrix nicht? Who doesn't know about the film Matrix? Okay, Gott sei Dank nicht zu viele. Ich erkläre kurz, worum es geht in dem Film. I just want to tell you a little bit what it's about. Gibt es ein Video? Ja, wir können gerne ein Video zeigen, dann gehe ich darauf ein. Do you have it? The clip from yesterday? Yeah, let's show it. Petals below. There are subtitles in German. Wie es scheint, führen Sie ein Doppelleben. Für die einen sind Sie Thomas A. Anderson, Programmierer bei einer respektablen Softwarefirma. Sie haben eine Sozialversicherungsnummer, zahlen Steuern und Sie helfen alten Leuten, den Müll hinauszubringen. In Ihrem anderen Leben sind Sie bekannt unter dem Decknamen Neo, der große Hacker, der nahezu jedes mögliche Computerverbrechen begangen hat. Eines dieser zwei Leben hat eine Zukunft. Wir wissen, dass Sie zu einem gewissen Individuum Kontakt haben. Einem Mann, der sich selbst Morpheus nennt. Was passiert mit mir? Du bist auserwählt, Neo. Du magst mich seit ein paar Jahren suchen. Ich bin schon mein ganzes Leben auf der Suche nach dir. Willst du mich immer noch treffen? Ja. Dann geh zur Brücke an der Adam Street. Steig ein. Jetzt hör mal zu, du Blödmann. Wir haben keine Zeit für Frage-Antwort-Spielchen. Es gibt hier nur eine einzige Spielregel. Du steigst ein oder du steigst aus. Falk? Bitte, Neo. Du musst mir vertrauen. Warum? Weil du weißt, was dich erwartet, Neo. Du kennst die Welt da draußen. Du kennst ihre Irrwege. Und ich weiß, dass du die nicht gehen willst. Wie du zweifellos vermutest, bin ich Morpheus. Ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Nein, eine Ehre ist es für mich. Bitte, komm, setz dich. Ich will dir sagen, wieso du hier bist. Du bist hier, weil du etwas weißt. Etwas, das du nicht erklären kannst. Aber du fühlst es. Weißt du, wovon ich spreche? Von der Matrix? Möchtest du wissen, was genau sie ist? Die Matrix ist allgegenwärtig. Sie umgibt uns. Selbst hier ist sie, in diesem Zimmer. Du siehst sie, wenn du aus dem Fenster guckst oder den Fernseher anmachst. Du kannst sie spüren, wenn du zur Arbeit gehst. Es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken. Welche Wahrheit? Dass du ein Sklave bist, Neo. Du wurdest wie alle in die Sklaverei geboren und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch riechen kannst. Ein Gefängnis für deinen Verstand. Dummerweise ist es schwer, jemandem zu erklären, was die Matrix ist. Jeder muss sie selbst erleben. Dies ist deine letzte Chance. Danach gibt es kein Zurück. Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Bedenke, alles, was ich dir anbiete, ist die Wahrheit. Ja, also um das noch einmal kurz aufzuklären. To explain it. In dem Film geht es darum, dass quasi Maschinen mit künstlicher Intelligenz Krieg gegen die Menschen führen. Maschinen mit künstlicher Intelligenz. Machines with artificial intelligence. Führen Krieg gegen die Menschen. Are fighting war against people. Die Menschen sind angeschlossen an ein System. And the people are connected to a system. Und die Matrix ist eine computergenerierte Scheinwelt. And the Matrix is a computer-generated appearance of the world. Das heißt, sie sind eigentlich Sklaven. That means they're really slaves. Und dieser Morpheus versucht den Neo da rauszuretten, weil er der Auserwählte ist. And Morpheus tries to save Neo out of this because he is the chosen one. Der bringt ihn vor diese Entscheidung. Entscheidest du dich für die Wahrheit oder willst du in der Matrix bleiben? And he asks him, do you want to stay in the Matrix or do you want to choose truth? Und wer von euch sich schon Parallelen zur Bibel bereits hergestellt hat? And those of you who see the parallels to the Bible. Der Film wurde auch von einem Christen geschrieben. The film was written by a Christian. Und darum ging es gestern. And that's what it was about yesterday. Es ist ein gutes Bild für generell für diese Welt. It's a good picture of this world. Weil wir in einer Welt leben, die nicht wahrhaftig ist, nicht ewig wert. That we live in a world that is not eternal. Wir haben einen Vater, der außerhalb ist. We have a father who lives outside of this world. Der aber jederzeit in diese Welt interagieren kann. But can intervene at any point into our world. Und ein Auserwählter eben quasi den Tod überwältigt hat und die Matrix manipulieren kann, and wie er will. The chosen one who was chosen and then died and rose again. Das heißt, jeder von uns steht vor dieser Entscheidung. And so each one of us stands before this decision. Gefällt mir all das hier? Do I like everything that I see? Oder ist das eigentlich nur eine Missionswelt? Or is this just a mission field? Wo mich Gott geschaffen hat und er will, dass ich ihn zu ihm finde. Where he has created me, God, and he wants that I find him. Und für sein Königreich tätig bin. And that I become active for his kingdom. Und es ist auch ein schönes Bild eigentlich für Christen. And it's a really great picture for Christians. Man kann nämlich aus der Matrix gerettet sein. You can be saved out of the Matrix. Und sich dann ganz aus der Matrix zurückzuziehen und nichts mehr hier zu bewegen. And you can withdraw from the Matrix and not have an influence on it. Um das drehte sich eigentlich das Thema gestern. So that was the theme yesterday. They were going to take the deco down, and I said, "No, leave it, leave it." Sollen wir die Dekoration runternehmen? Nein, nein, nein, lass es mal, lass es mal. Leave it for tomorrow, that'd be cool. Lass es für morgen, das wird super. I'll talk about the because the Matrix represents the world system. Die Matrix repräsentiert das Weltsystem. Okay, I'm going to pull something up my computer because I forgot my notes at home. Okay. In 1998. I was at a prayer meeting. War ich bei einem Gebetstreffen. Somewhere in the 10th district. Es war hier irgendwo im 10. Bezirk. There was about 5 leaders there. Da waren 5 Leiter hier. And actually young Roland Auer was there. Und der Roland Auer war auch dabei. He was not in our church at the time. Derzeit war er noch nicht in der Gemeinde. He was in another church. Er war in einer anderen Gemeinde. But he would always come to the prayer meeting and I was Aber coming. Er kam immer wieder bei dem Gebetstreffen. And we would pray together. Und wir haben gemeinsam gebetet. And on one particular morning, an einem speziellen Morgen, I prayed this prayer. Da habe ich dieses Gebet gebetet. I said, Father, we pray for this city and this country. Vater, wir beten für diese Stadt und wir beten für dieses Land. That you would revive it. Dass du es erwecken mögest. In Jesus' name. In Jesu Namen. And then I closed. Und damit habe ich abgeschlossen. And there was a 70-year-old man there. Und damals war ein 7 Jahre 70, not 7. 70. 70-jähriger Mann. Somewhere around there. 68. I don't know how old he was. 65. Vielleicht so um die 70 rum. Maybe 65, but he looked like 7. I'm not teasing. He was there, and then after I finished praying, dort, und nachdem ich mit dem Gebet abgeschlossen he looked at us all. Hat uns nur so angeschaut. Roland Auer was sitting there. Und Roland Auer saß auch dort. And he looked at me. Und schaute mich an. And he says, I've been a missionary 36 years. Ich bin jetzt seit 36 Jahren Missionar. I'm a very positive-minded person. Und ich bin eine Person, die ist eigentlich sehr positiv gesinnt, ein Optimist. He said, just let me tell you. Aber lass mich dir etwas sagen. As a veteran missionary. Als ein Veteran hier in der Mission. There is no revival coming. Er sagte, es wird da keine Erweckung geben, seine Meinung. He didn't say seine Meinung. He just said there is no revival coming. Er hat gesagt, da gibt es keine Erweckung. Right. And I said to him, und ich sagte zu ihm, whether there's a revival coming or not to this country, ob es da eine Erweckung geben wird oder nicht in diesem Land, there's already one in my heart. Da ist bereits eine Erweckung in meinem Herzen. And number two, und Punkt 2, there's already one in my church. Und da ist bereits eine Erweckung in meiner Gemeinde. And number three, und Punkt 3, we are starting one in the community. Und wir beginnen auch damit, dass diese Erweckung in der Gesellschaft passiert, hier in der Stadt. Our kindergarten in the house. Der Kindergarten hier im Haus. One third of those kids are Muslim kids. Ein Drittel dieser Kinder sind muslimische Kinder. Every day they hear about Jesus. Und sie hören jeden Tag von Jesus. And I just looked at him and I just thought, stick this in your pipe and smoke it. Ich habe mir das gedacht, du stopfe damit deine Pfeife und kannst rauchen. What a negative confession to young believers. Was für ein negatives Bekenntnis gegenüber jungen Gläubigen. This morning after the service, heute früh nach dem Gottesdienst, a person came up to me, kam eine Person zu mir, who has a prophetic gift. Die eine prophetische Gabe hat. If I mentioned who they were, everyone would say, of course. Wenn ich erwähnen würde den Namen, würde ich sagen, natürlich, and die Person. Said, Pastor Rob, I have to speak with you. Die Person kam zu mir und sagte, Pastor Rob, ich möchte mit dir sprechen. So we just stayed right here in front of the stage. So standen wir hier direkt vor der Bühne. And they said to me this. Und die Person sagte Folgendes. The Jesus March, der Jesus-Marsch was not just a march. Das war nicht nur einfach ein Marsch. It is the awakening. Das ist die Erweckung. It is the awakening. Das ist die Erweckung. And I thought, ich hab gedacht, oh my gosh. Oh mein Gott. She's right. Sie hat recht. It has started. Es hat begonnen. Let me read something to you that was in came out in America. I think most of you have seen this. Ich möchte euch etwas vorlesen, was die in Amerika gefunden haben. This is haben. From the Southern Baptist Press. Es kommt aus der Southern Baptist Press. This is the largest Christian Protestant Christian organization in the world. Das ist die größte christliche protestantische Organisation der Welt. They send out more missionaries than anybody in the world. Sie haben mehr Missionare ausgesandt. This is als irgendeine andere Organisation. This is from their newspaper. Und das kommt aus ihrem Magazin, aus ihrem. I must admit, ich muss zugeben, when organizers told me that they were expecting 5,000 to 10,000 people to gather in Vienna's main square, als die Organisatoren mir gesagt haben, dass sie etwa 5,000 to 10,000 Leute erwarten hätten, dass sie sich also in dem Hauptplatz Wiens versammeln würden, to proclaim the name of Jesus, um eben dort Stephansplatz den Namen Jesus zu verkünden, I was skeptical. Da war ich etwas skeptisch. And when I was told they would walk around the city, und als mir dann gesagt wurde, sie würden da einmal die Stadt ziehen, and conclude with a festival, und dann auch noch so ein Fest im Abschluss machen, included music and preaching, und dann sollte es noch Musik und eine Predigt dabei geben, I was even more doubtful. Da hatte ich noch viel größere Zweifel. How wrong I was. Aber wie verkehrt war ich dabei? The crowd expanded to record-breaking 12,000 people. Die Menge, die hat sich erweitert praktisch auf 12,000 Leute. Und das ist ein neuer Rekord. When leaders of the evangelical churches in Vienna decided to resurrect the event, als die Leiter der evangelikalen Gemeinden in Wien sich entschieden, dieses Ereignis wieder auferstehen zu lassen, it was hard to envision thousands of people flooding the streets of Vienna. Da war es eigentlich schwer, sich das vorzustellen, eine Vision zu haben, dass Tausende von Leuten die Innenstadt von Wien überfluten würden. On March 20th, a variety of denominations from every state in Austria, as well as a number of different countries, gathered. Bei diesem Marsch geschah das praktisch eine Vielfalt von Denominationen aus jedem Bundesland Österreichs, genauso wie eine ganze, also von anderen Ländern, sich da versammelten. Many carried brightly colored banners. Viele trugen da sehr, sehr schöne farbige Banner. And signs proclaiming Jesus is Lord. Und Zeichen, die sagen, Jesus ist der Herr. Jesus loves you. Jesus liebt dich. Jesus loves Austria. Jesus liebt Österreich. And more. Und noch viel mehr. Some played music on homemade stereo systems. Und einige spielten Musik auf zu Hause zusammengebastelten Stereosystemen. Attached to wagons. Die dazu auf so kleine Bollerwagen gestellt waren. Others played guitars or drums while singing and praising. Andere hatten Gitarren und Trommeln, während sie sangen und Gott priesen. In variety of languages. In einer Vielfalt von Sprachen. Most enjoyed the sun-filled autumn day. Die meisten genossen einfach den mit Sonne erfüllten Herbsttag. Greeting those they passed with a smile. Und sie begrüßen die, die da an ihnen vorbeizogen, mit einem Lächeln. Even more impressive than the massive crowd of believers. Noch viel beeindruckender als diese riesige Menge an Gläubigen was the response to the march. War die Reaktion der anderen auf ihren Marsch. Christian workers reported that they heard the message that people had made public professions of faith on the street. Christliche Mitarbeiter hörten, dass viele Leute ein öffentliches Bekenntnis Christi auf der Straße abgelegt haben. I was shocked, said one worker. Zuschauern. Und ich war schockiert und war total erstaunt. Things just don't happen here like that. Das sind doch Dinge, die normalerweise hier überhaupt nicht passieren. Now, isn't that the coolest thing in the world? Ist das nicht einfach super? Are we in the awakening? Befinden wir uns in der Erweckung? Wow. Ja, wow. Wow, I mean, wow. Like, wow. People didn't think this was possible. Leute haben gedacht, das wäre gar nicht möglich. I just said to the team on Thursday. Donnerstag haben wir uns getroffen. Ich sagte zu dem Team. I'm so exciting because this could lead to the awakening. Ich bin so begeistert, denn dies könnte zu der Erweckung führen. But actually, it is the awakening. Aber eigentlich ist das die Erweckung. Is that unbelievable? Ist das this hasn't unfassbar? Happened for I think 500 years. So was ist seit so lange nicht mehr passiert. And we are witnessing it. We are witnessing wir können das erleben. It with our own eyes. Wir können das erleben mit unseren eigenen Augen. Habakkuk 1 says, I will do something in your day that if I told you, you wouldn't believe it. Habakkuk sagt, ich werde oder Gott spricht durch ihn, ich werde etwas tun in euren Tagen. Ihr werdet es nicht glauben, wenn ich es euch sagen würde. This missionary leader of 36 years in Vienna. dieser Leiter praktisch von einer Mission seit 36 Jahren. Said it will never happen. Er sagt, das kann nicht passieren. And he wasn't here. Und er war? He wasn't here for it. Also er war nicht hier, um das zu erleben. Just because we speak something out doesn't mean it's going to happen. Nur weil wir etwas aussprechen, wird das noch lange nicht, dass deswegen passiert. I can tell you one thing: if you don't speak it out, it will never happen. Aber ich kann euch eins sagen: wenn ihr es nicht aussprecht, wenn ihr es also nicht bekennt, wird es nie geschehen. So we see big picture. Wir sehen also ein großes Bild. Now we bring it down to the little picture. Nun wollen wir es einmal in das kleine Bild hineinfügen. This person said to me this morning. Diese Person sagte zu mir heute Morgen. The devil is going to try to rob your joy. Der Teufel versucht euch die Freude zu rauben. From doing everything you can to make the next one incredible. Einfach, er wird alles tun, versuchen, euch abzuhalten, alles zu tun, dass das nächste Mal was auch passiert. For 2016. It's going to happen. We're getting the date already. Und das Ereignis wird stattfinden. Wir haben bereits einen Termin. We bring it down to the small picture now. Normal bringen wir es wieder. Zu dem kleinen Bild. We get encouraged by the big picture. Wir halten die Ermutigung von dem großen Bild. We have experienced history. Wir haben einfach ein geschichtliches Ereignis in erlebt. The making, and God is allowing us to be a part of it. Und Gott erlaubt es, dass wir uns daran beteiligen dürfen. So, let's go to the slide. First slide. Schauen wir mal. We saw this slide before. Wir haben das schon gesehen. Ephesians 5:14, awake sleeper. Epheser 5, Vers 14. Wache auf, der du schläfst. Rise from the dead. Stehe auf von dem Toten. And Christ will shine on you. Und der Christus wird dir aufleuchten. Just to repeat, what is the dead? Und was ist dieser Tod? The dead is living for myself. Der Tod ist, wenn ich für mich selbst nur lebe. Even as a Christian, I can be dead. Selbst als Christ kann ich tot sein. Jesus said, let the dead bury the dead. Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. The people who live for themselves bury their relatives. Die Leute, die für sich selbst leben, die können doch ihre Verwandten auch begraben. Let the dead, let the spiritually dead. Lass die geistig Toten. You follow me. Ihre Toten begraben. I can be spiritually dead as a believer. Ich kann geistig tot sein als Gläubiger. Because I was once alive. Ich war einmal lebendig. And I've fallen asleep. Irgendwie bin ich da eingeschlafen. Paul is speaking to believers here. Da spricht Paulus an die Gläubigen. Awake sleeper. Wach auf, du Schläfer. How many people here honestly have been sleeping? Und es sind viele Leute hier, die schlafen. Now the people who are sleeping are probably not here. Vielleicht sind aber auch die Leute, die wirklich schlafen, if you're here, there's a good chance that you're not a sleeper. Die Tatsache, dass ihr jetzt hier seid, ist eine gute Chance, dass ihr nicht Schläfer seid. The saddest thing you will ever face is when the Lord returns and you were a sleeper. Das Traurigste, was dir passieren kann, ist, wenn der Herr wiederkehrt und er findet dich als ein Schläfer. Awake from a life focused on yourself. Wache auf von einem Leben, was nur auf dich selbst fokussiert ist. Christ will shine on you. Und Christus wird dir aufleuchten. That's a great prayer. Lord, shine on me. Shine on me. Leuchte auf mir. I want to live for you. Ich möchte für dich leben. Shine on me. Bitte leuchte in auf my mich. Heart, in my mind, in my body. Shine Erstrahle on me. In mir, in meinem Herzen, in my understanding, Gedanken, in my wisdom. In meinem Körper, in meinem Verstand, in meinem Vernunftdenken. I want to get it. Ich möchte es begreifen. I don't want to be part of the world system. Ich möchte nicht Teil dieses Weltsystems sein. I don't want to live for this life. Ich möchte nicht leben nur für dieses this Leben. This life is a vapor. Dieses Leben ist nur ein Hauch. James 4:14, it's just a vapor. Jakobus 4, Vers 14, es ist nur ein Hauch, weg. 2 Corinthians 5:15. 2. Korinther 5, Vers 15. Christ died for all so that they who live might no longer live for themselves. Und für alles Christus gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben. This is a repeat. Sondern ihm. Christ died so that we would live for him. Christus ist gestorben, damit wir für ihn leben. Now this is really encouraging. It's exciting. Und das ist eine Ermutigung darin. Es ist gar begeisternd. What if Christ died for us to give us eternal life? Wie wäre das, wenn Christus gestorben wäre, um uns ewiges Leben zu geben? But he had no plan for us. Aber einen weiteren Plan hat er oh nicht. Oh Lord, you have a plan for my life. Herr, hast du einen Plan für mich? No. Nö. I died for you. When you die, you'll come to heaven. So don't das reicht. Ich bin für dich gestorben. Wenn du dann auferstehst, kommst du in den Himmel. What do you want? Was willst du noch? You want a plan for your life? Ein Plan für dein Leben? Come on, grow up, just live. Was soll das? Marcus, mach einfach auf. Just have a family and have a farm or something mach and just live. Irgendwas. Vielleicht eine Familie, werd Bauer. I don't have time for this. Ich hab doch keine Zeit für sowas. Do you know how busy I am up here? Weißt du nicht, wie beschäftigt ich hier Look, bin? Look, just have kids, live. Hab Kinder, hab Get Spaß. Along, love und each other and that's it. Das reicht. When you die, you'll be up here. Wenn du stirbst, bist du bei mir eh. What is all this plan thing? Denk mir da was von Pläne. You think I have time for plans like this? Glaubst du, dass ich da Zeit habe für Pläne? Your life is so short anyway. Dein Leben ist eh so kurz, schau mal. What do you want to plan for? What do you want to plan for? Be content. But God is offering every one of us a plan. Aber Gott, bietet uns jedem Einzelnen einen Plan an. A personal will for each one of us. Einen persönlichen Willen, der für jeden Einzelnen And we're von like, uns hat. We're like bored with it. Like, I don't know. Ja, wir sind so gelangweilt. Weiß ich nicht. God has done everything to give us this plan. Gott hat alles getan, praktisch, um uns diesen Plan He's zu geben. Totally focused to work it to the good. Er ist ganz darauf konzentriert, es einfach zum Guten hin Everything would work toward this plan from Alles wird da funktionieren und zusammenwirken, dass er funktionieren kann. But we live in indifference. Weil wir leben dem gegenüber in einer Gleichgültigkeit. Because somehow we think, well, if I say yes, und wir denken, naja, wenn ich da jetzt ja sage, he's gonna send me to, I don't know, weiß ich, wo er mich dann hinsenden wird. Liberia. Vielleicht gerade nach in Liberia. The jungle with Ebola. Da wo die Ebola ist. He's gonna put me in a prison camp in North Korea. Oder nach Nordkorea in ein Gefangenenlager. I don't want the plan of God. Ja, den Plan Gottes den mag ich nicht. Whatever his plan is. Was auch immer sein Plan sein mag. You will like it. Du wirst es mögen. Petrus wanted to give his life for Christ. Der sein Leben für Christus hinlegen wollte. But he didn't have the strength. Der dazu gar nicht das Vermögen hatte. And God gave him his desire. Gott hat ihm letztendlich dieses Verlangen erfüllt. Peter was crucified upside down. Petrus wurde verkehrt herum gekreuzigt. It was his heart's desire. Und es war einfach sein Herzenswunsch. And he is the one who said, I am not worthy. Turn me upside down. I'm not worthy to die like my Lord. Er hat dann letztendlich gesagt, dreht mich herum. Ich bin nicht würdig, wie mein Herr zu sterben. Whatever God has called us to, he is putting on my heart. Wozu auch Gott uns immer berufen hat. Er hat es bereits auf mein Herz gelegt. Let's go to the next verse. It's 1 John 2:15. Do not love the world. 1. Johannes 2:15. Liebt nicht die Welt. That's the matrix, if you want. Das ist die Matrix, die Welt. Don't love the world, nor the things in the world. Noch die Dinge oder was in der Welt ist. But it doesn't say things. It just says that which is in the world. Da steht eigentlich nicht die Dinge, sondern da steht eher was in der Welt ist. It's exactly the Elberfelder. Noch was in der Welt ist. Noch was in der Welt ist. It's not talking about like a telephone or a TV set. Und da wird nicht von etwas Bestimmten geredet, vielleicht von einem Handy oder einem Fernseher. I don't wear a watch because it's the things in the world. Ich trage keine Uhr, weil das wäre ja weltlich. I don't have a phone because it's one of the things of the world. Ich habe kein Telefon, das ist ein Ding der Welt, das habe ich nicht. I don't watch TV or I don't even drive a car. It's things in the world. Und ein Auto, und das kommt mir nicht ins Haus. It doesn't even say that. It just says that which is in the world. Das heißt es gar nicht. Das heißt nur das, was in der Welt ist. And it's going to tell us what it is. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Und da wird dann gesagt, wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Can I tell you what the world is? Kann ich euch sagen, was die Welt ist? I've said it again. I said it before, but ich habe schon mal gesagt. The world is the community of people. Die Welt ist einfach die Gemeinschaft von Leuten. Who want their portion now. Die ihren Teil im Leben jetzt haben wollen. Now. Hier und jetzt. And they are totally opposed to trusting God for it. Und damit stehen sie ganz und gar dem entgegen, dass sie vielleicht im Glauben Gott dafür vertrauen können. I want my portion now. Ich möchte meinen Anteil jetzt and haben. And I don't trust God that He will give it to me. Und ich werde Gott nicht vertrauen, dass er mir vielleicht geben könnte im Laufe I will der Zeit. I will trust myself for it. Eher werde ich mir dafür vertrauen. That's the world. Das ist die Welt. It's the community of people who want their portion now. Das ist die Gemeinschaft von Leuten, die ihren Teil jetzt haben If you go to slide 9, you'll see it. Go to slide 9. It's in Psalm 17. Wir finden das im Psalm 17. Slide 9, Nummer 9, bitte. Slide 9. Psalm 17, 13 through 15. Psalm 17, Vers 13 bis 15. Arise, O Lord, deliver my soul from the wicked. Steh auf, Herr, rette meine Seele vor den Leuten. From... He is excited. From the men of the world who have their portion in this life. von den Leuten, deren Teil im Leben von dieser Welt ist. That's the definition of the world. They have their portion now. Und das ist die Definition der Welt. Sie haben ihren Teil hier, jetzt. It's so short-sighted. Das ist so kurzsichtig. It's almost as short-sighted as something that happens sometimes in the basement. Das ist fast so kurzsichtig wie die Dinge, die manchmal da im Keller passieren. Somebody uses my battery bore machine. Jemand benutzt meinen Akkubohrer. The battery runs out. Die Batterie ist dann alle. They take the other one out of the battery charger. Sie nehmen das andere praktisch aus dem Batterieladegerät. And they leave the dead one on the ground. Und der Akku wird dann einfach daneben hingelegt. And I come over and I think, how short-sighted can you be? Wie kurzsichtig ist das denn? Your whole life is just one more battery? That's it? Dein ganzes Leben ist einfach nur ein weiterer Akku? Just one more? You don't even plug the old one in? Dass du nicht mal da, möchte ich mal sagen, dass du den anderen Akku reinstellst. Almost as bad as that is just living for this life. Und fast genauso schlimm ist einfach, oder schlimmer ist praktisch, für dein eigenes Leben zu leben. You want your portion now. Du möchtest deinen Teil jetzt haben. But as for me, aber I shall be satisfied when I awake in your likeness. Ich werde gesättigt werden, wenn ich erwache in deinem Ebenbild. That means when I die, oh my. Wenn ich sterbe, Wow, I am here for eternity. Hier bin ich jetzt für immer und für ewig. Let's go back to slide 4. Now remember, big picture awakening has started. Erinnert euch daran, das große Bild ist, die Erweckung hat bereits begonnen. We are in history, like we are in, I mean, it's unbelievable. This is historical. Wir sind in history. What's historisch? Exactly, we're in history. It's good. Wir sind in seiner Geschichte. Pushpa said to me. Die Pushpa hat mir gesagt. She said to me, "This was not just a great march." Das war nicht einfach ein großer Marsch. She said, "This was historical." Das war einfach historisch. Absolutely. Here's what's in the world. Hier können wir sehen, was in der Welt ist. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, is not from the Father. Ist nicht vom Vater. But it's from the world. Sondern ist von der Welt. Which means I want to feel something. Das bedeutet, ich möchte etwas fühlen. I wanna. Let's see this. I wanna have something. Ich möchte etwas haben. That's the eyes. I wanna feel something. Ich möchte etwas fühlen. That's the flesh. Das Fleisch. And I wanna be something. Und ich möchte etwas sein. And I don't need God. Und dabei brauche ich Gott nicht. I can do it without God. Ich kann das auch ohne Gott. That's the world. Das ist die Welt. I wanna be, feel, and have. Ich möchte etwas sein, etwas fühlen, etwas haben. And I know what I want, and I know how to get it. Und ich weiß genau, was ich will, und ich weiß auch, wie ich es kriege. So instead of praying, Father, not my will, but your will be done. Und anstatt, dass ich bete, Vater, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. I pray, my will be done, not yours. Bitte ich, mein Wille geschehe, nicht deiner. I know the kind of person I want to marry. Ich weiß genau, wen ich heiraten möchte. I know where I want to live. I know what I want to do. Ich weiß, wo ich leben möchte. Ich weiß auch schon, was ich da tun möchte. I don't need God to help me. Dazu brauche ich doch Gott nicht, um mir zu helfen. Are you sure? Bist du sicher? That's the worst thing you could possibly do. Das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Everything should be not my will, thy will be done. Alles sollte sein, nicht meine Wille, because sondern dein Wille geschehe. The battle between the two kingdoms is, can God be trusted? Denn diese Schlacht zwischen den beiden Königreichen ist genau die. Kann Gott vertraut werden? Look at, let's go to slide 5. The world is passing away. Und die Welt vergeht. And also its lusts. Und genau ist ihre Begierde. But the one who does the will of God lives forever. Wer aber den Willen Gottes tut, lebt und bleibt in Ewigkeit. It should be the focus of my life. Das sollte einfach der Punkt sein, auf den ich mein Leben ausrichte. God is good, his will is good. Gott ist gut, sein Wille ist gut. It's the devil's lie to convince us that God's will is not the best for us. Es ist die Lüge des Teufels, uns zu überzeugen, dass Gottes Wille nicht der beste für uns wäre. And that's the battle between the two kingdoms. Und genau da findet die Schlacht statt zwischen den beiden Königreichen. Genesis chapter 3. 1. Mose Kapitel 3. Slide 10. Serpent said to the woman, da sagt die Schlange zur Frau, you will not die. Keineswegs werdet ihr sterben. I mean, God told you not to eat of the fruit. Gott hat euch doch gesagt, ihr sollt von der Frucht nicht essen. Of that tree. Von diesem Baum. I mean, God told you you would die. Gott hat euch wirklich gesagt, ihr werdet sterben. You won't die. Ihr werdet doch nicht sterben. Die. Sterben. Next verse. For God knows. Sondern Gott weiß. You don't know something that I know about God. You say. Du weißt etwas nicht, was ich weiß. God knows that in the day you eat from it, your eyes will be opened. Gott weiß, dass in dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden. Which is true. Naja, and wahr. You will be like God. Und ihr sein werdet wie Gott. Knowing good and evil. Erkennen Gutes und Böses. He's just twisting everything here. Und er verdreht alles. God knows. God knows something. He's trying to keep from you. Gott wird euch etwas vorenthalten. See, God's afraid you're going to become like him. Gott hat Angst, ihr werdet so sein wie er. And you won't have to listen to him anymore, dann will you? Nicht mehr auf ihn hören, denkt er sich. Eat of the fruit. Ist doch was. You won't die. Trust me. Ihr werdet nicht sterben. Vertraut mir doch. Is this voice in the world? Ist genau diese Stimme in der Welt? Of course. Look at slide 7. Slide 7. Ephesians 2. Epheser 2. You were dead in your sins in which you formerly walked. Ihr tot wart in euren Sünden, in denen ihr einst wandeltet gemäß. According to the course of this world. Im Zeitlauf dieser Welt. This world is a course. It's like a river going one way. Das ist wie ein Strom, der in eine Richtung da fließt. According to the prince of the power of the air. Gemäß dem Fürsten der Macht der Luft. Of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Sons of disobedience, people who will not submit their hearts to God. Söhne des Ungehorsams sind Leute, die ihr Herz Gott nicht unterordnen. The Spirit is working in them. Und der Geist, er wirkt in ihnen. That same Spirit worked in us. Dieser gleiche Geist hat auch in uns gewirkt. I remember before I was saved what I was like. Aber ich kann mich erinnern, wie ich war, bevor ich errettet wurde. Oh boy. Oh Mann, Mann. People can be happy I got saved. Leute können froh sein, dass ich gerettet wurde. I mean, everything was just myself. It was just all about me and das just satisfying what I wanted to feel, what I wanted to be, what I wanted to do. Every day, every minute of every day was just about me. Ich habe nur versucht zu befriedigen, was ich da haben wollte, was ich fühlen wollte, was ich spüren wollte. Praktisch war nur ich und ich und ich. And that spirit that is working. Und dieser Geist, der da wirkt, is saying, "Live for yourself." Er sagt. Lebe doch für dich selbst. Live for yourself. Lebe doch für dich selbst. Get it for yourself. Na, bekommst, nimm es dir. Don't trust God. Vertrau doch Gott. You're going to end up in Africa somewhere. Du wirst in Afrika enden. In some orphanage. In einem Waisenhaus. You're going to be unhappy. Du wirst unglücklich sein. You're never going to see TV again. Nie mehr Fernsehen sehen können. All the things in the world will be taken away from you. Alle Dinge der Welt werden dir weggenommen werden. How could you live without a television, without a watch? Wie kannst du leben ohne Fernsehen? You're going to be poor and miserable. Arm sein, armselig. Believe me, I know God. Glaube mir, ich kenne Gott. But look at slide 14. Schau mal. Let this be an encouragement. Lass es eine Ermutigung sein. Jesus said, "Truly I say to you." Wahrlich, ich sage euch, diese Worte. There is no one. Da ist niemand. There's not one person. Da ist nicht eine Person. There's no one in heaven that will be in heaven that will ever contradict what Jesus is about to say. Da gibt es niemanden im Himmel, der je praktisch dem widersprechen würde, was Jesus hier dabei ist zu sagen. There will be not one person who could stand up and say, "Excuse me, Lord, Mark 10:29 did not work." Da wird nicht eine einzige Person aufstehen und sagen, kleinen Moment, Entschuldigung mal, Herr, Markus 10:29 hat nicht funktioniert. There's no one. Da ist niemand. Who has left house, brothers, sisters, mother, father, children or farms. Der Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder seine Äcker verlassen hat. For my sake. Um meinetwillen. And for the gospel's sake. Durch Jesus und um des Evangeliums willen. But that he will receive 100 times as much now. Der nicht 100-mal empfängt. Jetzt. Now. That's a promise. Das ist eine Verheißung. If that's not true, there's no eternal life. Wenn das nicht wahr ist, dann gibt es kein ewiges Leben. Then John 3:16 is not true. Dann ist genauso Johannes 3:16 nicht wahr. Scripture cannot be separated. The promises hold together or they're all not true. Die Schrift kann nicht gebrochen werden und kann auch nicht zertrennt werden. Entweder ist ein Vers wahr, das sind alle Verse wahr oder eben gar nichts. It wasn't for their sake. Es war nicht um ihretwillen. They didn't leave their houses for their sake. Sie haben ihre Häuser nicht um ihretwillen They verlassen. Didn't even leave for the hundredfold blessing's sake. Sie sind auch nicht da gegangen praktisch, um diesen hundertfachen Segen zu erhalten. That was just an added benefit. Das war nur einfach, was ihnen so einfach zu nutzen. These people left for Christ's sake. Diese Leute sind um Christi willen they gegangen. Wanted to live to bless. Sie wollten leben, um zu segnen, damit es ein Segen ist. Lord, we've given everything. Herr, wir haben alles gegeben. Peter said, we gave everything to follow you. Wir haben alles hingegeben, zurückgelassen, um dir zu folgen. What's for us? Also was kommt für uns bei raus? A hundredfold blessing. Hundertfacher Segen. Noch dazu. Just der that's kommt obendrauf. An added thing, you know. Der ist obendrauf. Just keep that in your pocket. Just sometimes when you get a little depressed, just keep that there. Wenn du ein bisschen deprimiert bist, dann steck dir das ein. That's not motivating you. Das ist nicht, was dich motiviert. It can bring you a little bit of joy here and there. Na, das kann dir schon that. Hier und da vielleicht ein bisschen Freude bereiten. I take care of my workers. Damit kann ich für meine Arbeiter sorgen. There'll also be persecution. Aber es wird auch Verfolgung geben. Which always comes because people are jealous. Always. Die immer daher kommen, dass Leute eifersüchtig werden. Sie sind neidisch. And in the age to come, eternal life. Aber in dem kommenden Zeitalter, ewiges Leben. Okay, go to slide 12. So, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross and follow me. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf, täglich, und folge mir nach. Whoever wishes to save his life will lose it. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. But whoever loses his life for my sake, he is the one who will find it. Wer aber sein Leben verliert um meinetwegen, der ist es, der es retten wird. Do you want to eat the blue pill or the red pill? Möchtest du also jetzt die blaue oder die rote? There's no in between. It's Jesus said, look, there's no in between. If you want to follow me, take up your cross every day. Das ist eine Entscheidung, da gibt's nichts dazwischen. Wenn du mir nachfolgen möchtest, dann nimm das Kreuz auf dich. See, because his plan builds day upon day upon day upon day. Der Plan baut auf, einen Tag auf den anderen. What I'm doing today in your life, you're going to need in 3 weeks. Was ich heute in deinem Leben tue, das wirst du brauchen in 3 Wochen. And what I'm doing in these 3 months is what you're going to need next year. Und was ich jetzt in diesen 3 Monaten tue, das wirst du nächstes Jahr brauchen. And the most important thing is to discern his will. Und das Wichtigste dabei ist, dass du seinen Willen erkennen und unterscheiden kannst. Go to slide 6 and we'll begin the close. Therefore, be careful how you walk. Seht nun genau zu, wie er wandelt. This came right after the verse that said, awake. Das kommt direkt nach diesem Vers. Wacht auf! Awake, O sleeper. Wach auf, du Schläfer! Therefore, be careful how you walk, not as unwise men, but as wise. Und seht nun genau zu, wie er wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Making the most of your time. Macht das Beste aus eurer Zeit. Because the days are evil. Denn die Zeit, die Tage sind böse. The word evil is poneros. Das Wort für böse ist im Griechischen poneros. Not kakos. Poneros is a contagious kind of evil. Poneros ist eine Art von Bösen, was einfach um sich greift. It's like the days are filled with spiritual Ebola. Die Tage sind erfüllt mit einem geistigen Ebola, mit einer Pest. So then, do not be foolish. Darum seid nicht töricht. But understand what the will of the Lord is. Sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. 4 ways you can discern the will of the Lord. 4 Möglichkeiten, wie ihr den Willen des Herrn erkennen könnt. Number 1, study your Bible. Das erste, studiert auf die Schrift. Number 2, zweitens, hang around with people who know the Bible. Versammelt euch mit Leuten, die die Bibel gut kennen. Who know the Bible better than you. Die Bibel besser kennen als ihr. Number 3, the Holy Spirit, Colossians chapter 3, verse 15, will guide you into the Lord's will. Kolosser Kapitel 3, Vers 15, der Heilige Geist wird euch hineinleiten in den Willen Gottes. Father, who do I marry? Wen soll ich heiraten? I don't know, I'll just open my Bible, maybe a name will come up. Kommt ein Name vor? Hiob. Oh, that's a guy. No, I don't want to marry a guy. The Bible might not have her name in it. Die Bibel hat keinen Namen drin. So you can't get her name out of the Bible. Du kannst den Namen nicht aus der Schrift bekommen. The Holy Spirit will have to lead you. Der Heilige Geist muss dich führen. And give you peace. Und euch Frieden geben. You're the one God showed me. Du bist der. Really? Hat mir gezeigt. How come he didn't show me? Warum hat er nicht mir gezeigt? Well, I have peace. Ich habe Frieden. Well, how come I don't have peace? Warum habe ich keinen Frieden? That's the best way to say no to somebody. Das ist die beste Art und Weise, wie man Nein sagen kann. Just blame it on the Holy Spirit. I'm telling you, it's great. It works all the time. wirft alles auf den Heiligen Geist. It's true. Why isn't God giving me peace? God didn't give me peace. Gott mir nicht den Frieden dabei. Hey, come and preach at our church, you know. Predigt doch in unserer Gemeinde. Sunday morning when you're supposed to be at your church. Und Sonntag sollst du aber in deiner Gemeinde sein. I'll see if the Holy Spirit gives me peace. Mal schauen, ob der Heilige Geist mir dabei Frieden gibt. Hey, can I borrow your car? Kann ich mir das Auto von dir ausleihen? Let me see if the Holy Spirit gives me peace. Mal schauen, ob der Heilige Geist mir da Frieden Can I borrow your motorcycle? Könnt ihr ein Motorrad mir ausleihen? Let me pray about and see if the Holy Spirit gives me Lass mich erst beten und schauen, ob der Heilige Geist mir peace. Frieden okay. gibt. Number four. Nummer vier. We can discern God's will through providence. Wir können Gottes Willen erkennen durch das, was durch Vorsehung passiert. And I'll close with this. If you can't read it in the Bible, wenn man das in der Bibel nicht lesen kann, if you can't get it from people who know the word better than you, und wenn man das auch nicht so hört von Leuten, die die Bibel besser kennen, preachers and counselors and friends and family and fathers and parents, Prediger oder Seelsorger oder Leute in der Familie oder Freunde, die schon ein bisschen weiter sind. If you can't get it from the Holy Spirit, und wenn es nicht vom Heiligen Geist empfangen kann, I don't know where she is. I can't find her. Irgendwie kann ich sie dann nicht finden. Weiß ich. Then you give it to providence. Und dann gib's einfach ab an die Vorsehung. Say God, you are the miracle worker. Gott hat schon Vorsehung getroffen. I trust you der die Wunder wirkt. I trust you to work events. Ich vertraue darauf, dass du die Ereignisse dazu zusammenbringst. To bring about your will from my life. Deinen Willen in meinem Leben einfach zustande zu bringen. Now, I'll show you my life verse. Ich zeige euch jetzt meinen Lebensvers. This is the verse that always, always, always came back year after year after year. Und das ist der Vers, der einfach immer und immer und immer wieder in meine Erinnerung gerufen wurde, Jahr für Jahr. When I was insecure about God's will in my life. Und wenn ich mir da des Willen Gottes in meinem Leben irgendwie nicht sicher war. And when the storms of life would come against me and say, it's never going to work. Als die Stürme des Lebens einfach gegen mich drangen und mir irgendwie sagen wollten, ja, das wird nie so funktionieren, wie ich es gedacht habe. Slide 15. Isaiah chapter 14. Jesaja Kapitel 14. For the Lord of hosts has planned. Denn der Herr der Herrscher hat es beschlossen. Who can frustrate it? Wer wird es ungültig machen? Nobody. There's no one in the world who can frustrate God's plan for your life. Nobody. Da gibt es niemanden in der Welt, der Gottes Plan für dein Leben vergeblich machen kann. Nobody. Niemand. You can't blame anybody for your life. Niemand. Because nobody can frustrate God's plan. Denn niemand kann den Plan Gottes für dich ungültig machen. If that person in your life that you're blaming, who's making you so unhappy, wenn die Person, die du da irgendwie beschuldigst, die dich da vielleicht so unglücklich macht, and who is frustrating God's plan for you, und wo du denkst, dass sie einfach Gottes Plan einfach zunichte macht, if they really could frustrate God's plan, you wouldn't even know them. Wenn das wirklich möglich wäre, dass diese Person den Plan Gottes für dein Leben zunichte machen könntest, dann würdest du sie sicherlich nicht kennengelernt haben. Because God would have just said, take them there and don't bring them ever together. Okay, next. Gott hätte gesagt, Clement, die bringen wir mal nicht zusammen, dorthin und dorthin. That person has potential to frustrate my plan. No, okay. They will never meet. Nee, die kommen nicht zusammen. If you met the person, then obviously God can handle it. Wenn du die Person getroffen hast, dann ist doch Gott in der Lage, die ganze Sache irgendwie zu handhaben. This is my life verse. Da findet sich mein Lebensvers. I will always come back to it. Nothing can frustrate God's plan for me. Und da komme ich immer drauf zurück. Nichts kann den Plan Gottes für mich ungültig machen. Now I'll just end with this. Ich möchte mit Folgendem abschließen. If you don't know what to do in God's plan, wenn ihr nicht wisst, was ihr in Gottes Plan tun sollt, do the most obvious thing. Mach das, was am offensichtlichsten Why would scheint. God show you something that's unobvious if you don't do the obvious? Warum sollte Gott euch etwas zeigen, was nicht offensichtlich ist? Do the little wenn er thing. Das offensichtliche tut, dass die kleinen do Schritte the little die klar thing, sind. And then he'll show you the bigger thing. Mach die kleinen Schritte, die klar sind, dann wird Gott euch die größeren do Schritte what's zeigen. Clear, and then he'll show you what's not clear. Mach das, was euch schon klar ist, und dann wird euch das zeigen, was noch nicht klar Last ist. Last year I wrote in my journal. Letztes Jahr habe ich in meinem Journal mein Tagebuch Lord, nothing big happening in my life. Herr, irgendwie scheint momentan nichts Größeres in meinem Leben zu passieren. Just working in the building. Ich arbeite hier so in einem Gebäude. Kind of like Moses on the backside of the wilderness. Wie der Mose irgendwie auf der Rückseite der Wüste. I said, if you need me to do something, you know where to find me. Also wenn du irgendwas brauchst, Gott, dann bin ich hier. I'm on the backside of the building. Ich bin da irgendwie auf der Hinterseite des Gebäudes. Just working what's und arbeite da so vor mich hin. Just doing what's obvious. Ich mache das, was mir offensichtlich just doing what's in front of erscheint, me. Was mir direkt vor Augen ist. If you want me, you wenn know, du was möchtest, du weißt doch. You know where to find me. Du weißt, wo du mich findest. And then out of nowhere, und dann so aus dem Nichts heraus, I'm invited to this meeting about a Jesus march. Werde ich eingeladen zu diesem Treffen. No interest at all. Even when I got there, I was like, a march for Jesus? Nicht das größte Interesse, als ich dort war, habe ich gedacht, so ein Marsch für Jesus? How do I get out of here? I was thinking, how do I get out of here? Wie komme ich hier wieder raus? How did I get in here? Wie bin ich hier reingekommen? Oh my gosh. Hm. Oh my God. Jesus march. Jesus march. And then other pastors saying it was really boring. It was incredible. Oh my. I was like, how do I get out of here? Wie komme ich hier raus? But you know what? Wisst ihr was? Same thing happened with David. Das gleiche and the same thing will happen with all of us. Das gleiche geschieht mit allen von uns. Do the thing that's obvious. Mach das, was offensichtlich ist. Do the thing that's in front of you. Das, was direkt vor dir liegt. With all your heart, soul, mind, von and strength. Herzen, mit ganzer Kraft. And, mit ganzem Verstand. And when we do that, und wenn wir das tun, God will come looking for us. Dann wird Gott kommen und wird nach uns schauen. Israel was facing a giant. Israel stand einem Riesen gegenüber. They'd never seen anything like this guy. Sie haben noch nie jemanden gesehen von der Größe. His head was bigger than a pumpkin. Und sein Kopf war größer als ein Kürbis. I mean, his spear was like a tree, like a telephone pole. Und sein Speer war wie ein Telefonpfahl. I mean, his shield was like the side of a barn. Und sein Schild war wie die Scheunentür. Like a barn door. This guy was huge. Israel is trembling. Und Israel zitterte vor ihm. And David's taking care of the sheep, whistling and playing und his David guitar. Kümmert sich da um die Schafe. Er pfeift ding, vor sich ding, hin, ding, spielt ding, seine Zither. I'm in the mood for love, simply because you're with me. La da da da ba ba ba. And go back to the other scene and Israel's trembling like, what am I gonna do? What am I gonna do? Und das sind die beiden Szenen, da der Schafjunge und praktisch dort das Schlachtfeld. Give me a man, give me a man, give me a man. Damit er kämpfen kann. Over to the pasture, and David's like, auf die Wiese. My little sheep are here. Meine Schafe sind bei mir. He's having a time of his life, just on the backside. Da, irgendwo hinten auf der Wiese. Day 21, Goliath is still screaming. Day 30, he's still screaming. Goliath schreit immer noch. Day 38, he's still screaming. 38, Goliath schreit immer noch. Oh, and David is eating olives and stretching. Oliven, some grapes and a little bit of wine. Maybe he was too young. Day 40, he gets a message. David, eine Nachricht kommt. Your brothers are at the battle, probably hungry. Deine Geschwister, sie sind in der Schlacht, wahrscheinlich haben sie Hunger. Can you take them this bread? Wie wäre es, wenn du ihnen ein bisschen Versorgung gibst, and ein bisschen Brot? You know the rest of the story. Wir kennen den Rest der Geschichte. When God wants you, nothing on this planet will keep you from his plan. Wenn Gott etwas für dich möchte, dann kann nichts auf Erden dich von diesem Plan David abhalten. David wasn't anxious thinking, I'm the one, I'm the one, I'm the guy, send me. Come on, I heard there's a giant there. I can take him. I'm going to miss the plan. Ich werde das verpassen, den Riesen. God knew exactly. Gott hat genau gewusst. And that's the greatest thing about God. Und das ist das Großartigste an Gott. His plan is so exact. Sein Plan ist so exakt. If it's not happening, it's not happening. Wenn da nichts passiert, dann passiert da nichts. God can do it. Das macht Sinn. If it's not happening, do the thing in front of you and be faithful with the little thing. Wenn es noch nicht geschieht, dann sei einfach treu mit dem, was direkt vor deinen Augen liegt und sei treu in dem Kleinen. And you know what? Commit it to him. Und gib es ihm hin. And he'll come looking for you. Und er wird dann kommen und wird nach dir schauen. He'll come looking for every single one of us. Und er wird kommen und nach jedem Einzelnen von uns schauen. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father, we thank you today. Vater, wir danken dir. For all you're doing in this country. Für all das, was du tust in diesem Land. We're living in a historical time. Wir leben in einer geschichtsträchtigen Zeit. The big picture is opening up. Und das große Bild öffnet sich. And yet, all of us live in our personal world. Trotzdem leben wir alle in der persönlichen with personal decisions mit persönlichen Entscheidungen, die will affect our personal lives for eternity. Die unser persönlichen Leben für alle Ewigkeit beeinflussen werden. Father, I pray that these words tonight Vater, ich bete darum, dass diese Worte heute Abend would fall on hungry ears, auf hungrige Ohren fallen. We would yearn and plead for your will. Dass wir uns danach sehen, ausstrecken und einfach diesen Willen von dir fordern werden. That we would lean into the things that are right in front of us. dass wir uns da hineingeben, ganz und gar in das, was direkt vor unseren Augen liegt. Like putting away the chairs right after the service. Zum Beispiel direkt nach dem Gottesdienst die Stühle wegnehmen. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute Abend jemand hier. You've never given your life to Christ. Und du hast dein Leben Christus noch nie gegeben. A simple prayer. Und dabei ist nur ein ganz einfaches Pray Gebet. This with me, Jesus. Bete einfach mit mir, Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. Cleanse me of my sin. Reinige mich von meiner Sünde. Can you pray that, Jesus? Kannst du das beten, Jesus? Come into my life. Komm in mein Leben. Thank you for dying for me on that cross. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Forgive me. Bitte, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. I want to follow you. Ich möchte dir folgen. Can you say that? Kannst du das sagen? I want to follow you. Ich möchte dir folgen. So first let's go before the Lord and let the lie that maybe some of us have been believing come to the surface. Lass uns vor den Herrn treten und lass einfach die Lüge, die vielleicht einige von uns geglaubt haben, einfach zur Oberfläche kommen. For example, if I didn't have that father or that mother, God's plan would be great. Zum Beispiel so eine Lüge. Wenn ich nicht diesen Vater oder diese Mutter gehabt hätte, dann wäre doch Gottes Plan großartig gelaufen. If I hadn't gotten into that relationship, wenn ich dann nicht in diese Beziehung mich verstrickt hätte, then I would be further along in God's plan. Dann wäre ich doch mit Gottes Plan sehr viel weiter jetzt schon voraus. Let's take the blame and let's put it away. Nehmen wir einfach diese Beschuldigungen und legen das beiseite. And let's take responsibility. Und ergreifen wir Verantwortung for our own lives. Für unser eigenes Leben. And let's make decisions today that will affect tomorrow and next month and next year. Und lass uns heute Entscheidungen treffen, die für morgen sind, für den nächsten Monat, vielleicht für das nächste Jahr oder noch viel später. So I'll give you a moment to speak with the Lord. Und ich möchte euch einfach Zeit geben, dass wir mit dem Herrn sprechen können. And we heard tonight. Und wir haben heute Abend gehört. That God, your plan for us is perfect. Gott, dass dein Plan für uns perfekt ist. And I just feel that God wants to say to us tonight. Und ich habe so das Gefühl, dass Gott zu uns heute Abend sagen möchte. Everything that has happened, I will work to the good. Alles, was bisher geschehen ist, alles. Ich werde das zum Guten zusammenwirken. Even the bad decisions. Selbst die schlechten Entscheidungen. Even the sin. Selbst die Sünden. I am the great master painter and I can turn every mistake into beauty. Ich bin ein Meistermaler. Ich bin ein Meister meines Fachs und ich kann alles verwandeln in And I can take the ruins and make them glorious. Und ich kann das, was scheinbar ruinös erscheint, in totale Herrlichkeit verwandeln. Commit that thing to you that you think is blocking your life. Gib genau das Gott hin, wovon du denkst, dass es dein Leben blockiert. If only this wasn't there, I would be fine. Wenn nur das nicht da wäre, dann wird's doch gut laufen. Just give it to him. Gib es ihm hin. And God wants to tell all of us that I am right on time. Und Gott möchte jedem von uns sagen, ich habe die Zeit in meiner Hand und das geschieht alles zum richtigen Zeitpunkt. And I am never late. Ich werde nie zu spät kommen. And all of your times are in my hand. Und all deine Zeiten, sie liegen in meiner Hand. just as we heard, be faithful in what I have given you for now. Sei einfach treu in dem, was ich dir jetzt anvertraut habe. Be faithful in the little, and then I will give you more. Sei treu in diesen geringen Dingen, den kleinen Dingen, und dann werde ich dir mehr anvertrauen. And trust me. Und vertraue mir. Trust me that if you choose the red pill, I will bring you to places you never imagined, so wonderful, so glorious, you would thank me forever. Und wenn du die rote Pille wählst, sein in dem Fall, dann werde ich an Orte führen, die so herrlich sind, so wunderbar sind, dass du dir gar nicht vorstellen kannst. Entrust your life to me. Vertraue mir doch dein Leben an. And bring me into every decision that you make. Und binde mich ein in jede Entscheidung, die du triffst. Because my plan is good. Denn mein Plan für dich ist gut. It's for your good. Es ist zu deinem Guten. And not for evil. Und nicht zum Bösen gedacht. And I have a great future planned for you, and I want you to hope in that. Ich habe eine großartige Zukunft für dich geplant, und ich möchte, dass du darauf vertraust und das erhoffst. And I want you to believe that I am a good God. Und ich möchte, dass du glaubst, dass ich ein guter Gott bin. And that I am for you. Und dass ich für dich bin.